Kapitel 2 Übung A20. Hören Sie die folgenden Texte und ergänzen Sie die fehlenden Angaben. Die Stadt Leipzig befindet sich im Bundesland Sachsen und ist mit mehr als 506.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Sachsens und der 5 neuen Bundesländer. Nach Verleihung des Stadtrechts im Jahre 1165 entwickelte sich Leipzig schnell zu einem Handelszentrum. Leipzigs Tradition als bedeutender Messestandort in Mitteleuropa und einer der ältesten Messen der Welt geht auf das Jahr 1190 zurück. Neben Frankfurt am Main ist die Stadt außerdem ein historisches Zentrum des Buchdrucks und Buchhandels. In Leipzig befinden sich eine der ältesten Universitäten sowie die älteste Handels- und Musikhochschule Deutschlands. Die Universität wurde im Jahre 1409 als Alma Mater Lipsiensis gegründet. Wir beginnen unsere Rundfahrt nicht im Stadtzentrum, sondern hier im Südosten von Leipzig, am Völkerschlachtdenkmal. Das Völkerschlachtdenkmal ist eines der Wahrzeichen Leipzigs und das größte Denkmal Europas. Es erinnert an die Völkerschlacht, die vom 16. bis 19. Oktober 1813 vor den Toren der Stadt stattfand. Sie führte im Rahmen der Befreiungskriege zu einer Niederlage Napoleons gegen die Truppen der Österreicher, Preußen, Russen und Schweden. Der Grundstein für das Denkmal wurde am 18. Oktober 1898 gelegt. 1913 wurde es eingeweiht. Das Denkmal ist 91 Meter hoch und steht direkt auf dem Brennpunkt des Kampfgeschehens. Von unten bis zur Aussichtsplattform auf der Spitze muss man 500 Stufen nach oben gehen. Von dort aus hat man einen sehr schönen Überblick über Leipzig. Nicht weit entfernt, auf dem Weg zur Innenstadt, sehen wir die Deutsche Bücherei. Die Deutsche Bücherei wurde 1912 gegründet und diente bis zur deutschen Teilung als einzige Sammelstätte für die gesamte deutschsprachige Literatur ab 1913. Seit 1990 ist sie Teil der Deutschen Nationalbibliothek, zu der auch die 1947 gegründete Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main und das 1970 gegründete Deutsche Musikarchiv in Berlin gehören. Die drei Standorte erfüllen heute gemeinsam die gesetzlich festgelegten Aufgaben zum Sammeln, Erschließen und bibliografischen Verzeichnen der deutschen und deutschsprachigen Literatur. Der Bestand der Deutschen Bücherei Leipzig umfasst im Moment über 13 Millionen Medieneinheiten und täglich kommen über 1200 neue Bücher, Zeitschriften oder CDs dazu. 2007 hat die Stadt mit der Errichtung eines neuen Erweiterungsbaus begonnen, der zusätzlich Platz schaffen soll. Hier in der Innenstadt von Leipzig steht die weltberühmte Thomaskirche. Sie war die Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach, der hier von 1723 bis zu seinem Tode 1750 als Thomaskantor arbeitete. Ursprünglich war die Thomaskirche eine alte Marktkirche, die zwischen 1212 und 1222 umgebaut wurde. Im gleichen Jahr, also 1212, wurde auch der älteste Knabenchor Deutschlands, der Thomanerchor, gegründet, der noch heute regelmäßig in der Thomaskirche auftritt. Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche im spätgotischen Stil umgebaut. Zu Pfingsten 1539 predigte hier der Reformator Martin Luther. Und hier sehen Sie ein Denkmal, das ganz stark mit der neuen Geschichte Leipzigs zu tun hat. Das Museum in der runden Ecke. Wie Sie vielleicht schon wissen, haben die Bürger von Leipzig und ihre Montagsdemonstrationen im Jahr 1989 maßgeblich zur Wiedervereinigung Deutschlands beigetragen. Im gleichen Jahr entstand auch das Bürgerkomitee Leipzig, das sich bis heute den Forderungen nach Freiheit und Demokratie verpflichtet fühlt. Im August 1990 eröffnete der Verein in der runden Ecke die Ausstellung Stasi, Macht und Banalität. In diesem Gebäude hatte die Leipziger Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit 40 Jahre lang ihren Sitz. In den ehemaligen Büros der Stasi-Offiziere können sich nun Besucher über Funktion, Arbeitsweisen und Geschichte der Stasi informieren. Das Bürgerkomitee hat versucht, das authentische Umfeld weitgehend zu erhalten, um die Gäste etwas von der Arbeitsatmosphäre erahnen zu lassen, die bis 1989 in der runden Ecke herrschte.